Anfang 2019 sind mir bei einem Text in der Zeit die Tränen gekommen. Zwei Autoren schrieben über die letzten Arbeitslosen und wie man ihnen helfen könne. Letzte Arbeitslose. Das klingt nach dem Traum von Vollbeschäftigung. Und so war auch die Frage des Textes. Was ist eigentlich das Problem der Leute, die man in dieser hervorragenden wirtschaftlichen Situation immer noch nicht zum Arbeiten kriegt? Die Reporter hatten natürlich nicht direkt Langzeitarbeitslose gesucht und besucht, sondern den Umweg über eine Sozialarbeiterin genommen. Sie begleiteten eine Frau, die Langzeitarbeitslosen Jobs und Umschulungen besorgt, die zu ihnen nach Hause kommt und sie sehr eng betreut. Aus der Perspektive dieser Frau war auch der Text verfasst, die Perspektive der gütigen Helferin. Die Reporter trafen die Arbeitslosen nicht alleine, sondern immer nur in den Situationen, in denen sie von der Sozialarbeiterin bearbeitet wurden. Sie trafen sie als arme Würste, die keine Kontrolle mehr über ihr eigenes Leben haben. Sie trafen unverwertbare Rohstoffe und eine Arbeiterin, die ihr Bestes gab, sie dennoch zu formen. Die Gütige begegnete in der Geschichte Menschen, die in der dritten Generation arbeitslos waren. Menschen, die auf die Reporter sehr echt gewirkt haben müssen, sehr aus dem Leben,